ich lache alle aus. Ich springe alle Ketten und sage nein, nein, nein, nein, nein. Denn von dir Geld fällt mir nicht ein. Ich springe alle Ketten und sage nein, nein, nein, nein, nein. Ich weiß, das Glück find ich allein. Kämpfen haben wir es heute auch schwer. Ich springe alle Ketten und sage nein.